Kapitel 81. Vera hält die Lampe hoch. Es ist still. Kein Ton ist zu hören. Die vier sehen in das schwarze Nichts. Sie denken nach. Was bedeutet das schwarze Nichts? Kapitel 82. Plötzlich Ludwig van Beethoven. Die 9. Symphonie, die Ode an die Freude. Es ist das Handy von Kanoko. Sie telefoniert. Dann sagt sie: Meine Gruppe ist wieder in der Kneipe Auditorium Maximum. Gut, sagt Marco. Bier trinken, das ist konkrete deutsche Philosophie. Gehen wir, sagt Daniel. Ich habe genug gesehen. Jetzt habe ich die Welt verstanden. Kapitel 83. Die vier gehen aus dem Fass. Vera zieht an dem Ring und macht die Tür zu. Dann gehen die vier zurück durch den Gang, vorbei an dem Skelett mit dem Schwert. Nach ein paar Minuten kommen sie zu der Tür hinter dem Busch. Kapitel 84. Vera macht die Tür zu. Da sind die Jahreszahlen. Wir müssen noch unsere Jahreszahl auf die Tür schreiben. Aber wie? Marco holt ein Taschenmesser aus der Tasche. Hier, sagt er, mein Schweizer Taschenmesser. Die Philosophie des Pragmatismus. Daniel lacht. Gut, dass du mitgekommen bist. Die Philosophie braucht Leute mit Geld und mit Schweizer Taschenmessern. Kapitel 85. Daniel ritzt eine Jahreszahl in die Tür. Dann treten die vier aus dem Busch. Sie gehen zurück in die Stadt. Sie sprechen nicht. Kapitel 86. Frau Kohl kommt in Veras Zimmer. Sie fragt: Was möchten Sie morgen frühstücken? Vera sagt: 1,5 Brötchen. Und 2,15 Tassen Kaffee. 17 Gramm Wurst und 12 Gramm Marmelade. Und das Ei bitte 4,66 Minuten. Frau Kohl, Sie müssen wissen, meine Philosophie ist Präzision. Absolute Präzision. Frau Kohl geht aus Veras Zimmer. Kapitel 87. Vera nimmt ihr Handy. Sie ruft Marco an und fragt nach der Telefonnummer von Daniel. Dann ruft sie Daniel an. Er sagt: Ja, bitte? Hallo Daniel, ich bin es, Vera. Hi Vera, wie geht's? Gut. Hör mal, können wir uns treffen? Heute? Ich habe viel Arbeit. Bitte, es ist wichtig für mich. Na gut, sagt Daniel. Kapitel 88. Die Sonne scheint. Vera geht den Philosophenweg hinauf. Er heißt so, weil früher alle Studenten auch Philosophie studieren mussten. Alle. Egal, ob sie Medizin, Mathematik oder Astronomie studierten. Kapitel 89. Der Philosophenweg führt auf einen Berg. Unten ist Heidelberg. Auf der anderen Seite liegt das Schloss. Zu dem Schloss kommen jeden Tag viele Busse mit vielen Touristen. Sie kommen aus aller Welt. Millionen Touristen sehen das Fass. Aber sie sehen nicht, was in dem Fass ist. Kapitel 90. Vera setzt sich auf eine Bank. Da kommt ein Mann. Ist es Daniel? Nein. Der Mann trägt ein Jackett. Er hat kurze Haare und keinen Bart. Er sieht sehr attraktiv aus, fast wie ein Fotomodel.